Bitte schon. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Jagri Bayram. Ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Tag, Herr Doktor. Ja, natürlich. Hauptsache, Sie sind ein guter Arzt. Ich hoffe also. Kurz zum Ablauf. Ich werde zuerst Ihnen ein paar Fragen zu Ihren aktuellen Daten, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Herr Gauch. Gau. Können Sie Gauch. Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Gustav Anton. Udo Cäsar Heinrich Gauch. Und mein Vorname ist Florian. Gloria. Mit IA. Genau, Florian. Florian. Florian Gauch. Okay, Frau Gauch, wie alt sind Sie? Also, Florian ist ein Mädchenname. Okay, Entschuldigung. Danke. Florian. Okay, Herr Gauch, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt. 62. Wann sind Sie genau geboren? Da kommt dieses Geräusch. Woher kommt das? Da gibt es ein Geräusch, glaube ich. Dr. Charles kommt von Ihnen, dieses Geräusch. Ja, vielleicht kann ich so sprechen. Kommt jetzt auch? Ah, das ist okay. War das von Ihnen? Okay. Ich weiß nicht. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 3. April 3. April, ja. 1960. 60. Ja. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin circa 1,65 Meter Mhm. und mein Gewicht sind circa 72 Kilo. 79 Kilogramm. Ja. Okay, Herr Gork, was führt Sie zu uns? Herr Doktor, ich habe seit heute Nacht extrem starke Rückenschmerzen. Das ist so links unterhalb vom Schulterblatt. Seit gestern Abend haben Sie die Schmerzen, richtig? Seit heute Nacht, seit Heute 3 Nacht. Uhr. Okay. Wie stark die Schmerzen? Oh, ganz stark. Also, Sie merken, ich zittere am ganzen Körper. Mhm. Ich kriege schlecht Luft, weil es so weh tut. Und ich nehme schon Schmerzmedikamente, aber es hat alles nichts geholfen. Was haben Sie angenommen? Ich habe Ibuprofen genommen, ich habe Novalgien genommen, aber das hat nichts Mhm. gebracht. Und die Schmerzen, die kommen vom Rücken und strahlen auch so ein bisschen nach vorne aus. Okay. Haben Sie in Ihrem Brust noch Schmerzen? Meine vorne. Nicht ganz leicht, aber ich sehe es nicht so schlimm. Die Schmerzen am Rücken sind ganz schlimm. Das sind viel schlimmer. Okay. Haben Sie bemerkt, dass es einen Auslöser für die Schmerzen gibt? Nein, das kam, wie gesagt, heute Nacht ganz plötzlich. Ich bin aus dem Schlaf wach geworden. Ich habe dann auch heute Morgen noch mal meine normalen Medikamente genommen. Aber die Schmerzen haben nicht nachgelassen. Können Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpfer oder brennender? Och, Brennen? das ist so, unter dem Schulterblatt an der Wirbelsäule, das ist ja einfach starke Schmerzen, ja, das ist manchmal wie stechend, aber ja, einfach starke Schmerzen, ich kann es schlecht beschreiben. Okay. Haben Sie sonst noch weitere Beschwerden, außer dem Schmerzen? Ja, nur die Schmerzen, aber das ist ganz schlimm. Ja. Ich nehme noch zusätzlich, ich bin eigentlich Schmerzpatient und bin bei einem Schmerztherapeuten in Behandlung, weil ich chronische Arthrose habe. Ich nehme Oxycodon, ich nehme Gabapentin. Normalerweise reicht mir das für die Schmerzen, aber jetzt heute Nacht hat es nicht gereicht. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Die chronischen Schmerzen? Ja, ich meine das. Ja, die habe ich seit über 10 Jahren. Sind die jetzigen Schmerzen gleich wie andere Schmerzen, oder? Nein, nein, so schlimm waren sie noch nie. Solche Schmerzen habe ich noch nie gehabt. Das ist ganz schlimm. Okay. Sie haben schon gesagt, Sie haben die Luftnot. Ist die Beschwerden gleichzeitig begonnen? Die Luftnot hat mit den Schmerzen angefangen, ja. Mhm. Okay. Haben Sie Husten? Nein, nein. Haben nur die Sie Schmerzen. Oder? Bitte machen Sie etwas, dass die Schmerzen weggehen. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Aber Erbrechen habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie... Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise eigentlich ganz gut, aber damit habe ich kein Problem. Mhm. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein, das war alles okay. Haben Sie Fieber, Stillfluss? Nein, das habe ich auch nicht, nein. Mhm. Nach Schweiß auch? Nein. Mhm. Mhm. Sie haben schon gesagt, wegen Schmerzen haben Sie eingewacht. Sonst haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Nein, das klappt eigentlich ganz gut. Nee, normalerweise habe ich damit keine Probleme. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder mit der Wasserlassen? Nein, nein, das ist alles völlig in Ordnung. Da habe ich nichts. Okay. Gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen außer Ihrer Rückenschmerzen? Also wie gesagt, ich bin schon Schmerzpatient seit über 10 Jahren. Mhm. Aber ich habe am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Alkohol gehabt. Mhm. Aber das habe ich jetzt ganz gut unter Kontrolle. Und ich rauche halt sehr viel. Wie wurden Sie behandelt? Nein, ich rauche sehr. Alkohol. Alkohol, ja gut, ich trinke jetzt weniger. Ne? Ich habe früher 4 bis 5 Flaschen Bier am Tag getrunken. Jetzt trinke ich jeden zweiten Tag eine Flasche Bier. Jetzt habe ich nicht gehört. Jetzt, wie viel trinken Sie? Ich trinke jetzt jeden zweiten Tag eine Flasche Bier. Mhm. Und wie gesagt, vorher habe ich jeden Tag mehrere Flaschen getrunken. Mhm. Rauchen Sie? Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Ich rauche sehr viel, ja. Wie viel Zigaretten am Tag rauchen Sie? Ja, gut, eine ganze Schachtel, manchmal auch 2. Und ja, in der Schachtel sind ungefähr 20 Zigaretten drin, ja. Ja, ich weiß. Seit wann rauchen Sie? Oh, seit über 30 Jahren, Herr Doktor. Oh. Nehmen Sie nicht persönlich, bitte. Konsumieren Sie Drogen? Drogen? Ja. Ja, eine Zeit lang auch eingenommen. Mhm. Das liegt aber länger zurück. Das war auch wegen den Schmerzen. Da habe ich immer wieder auch Kokain mal probiert, Marihuana. Und damit wurden auch die Schmerzen immer besser. Aber irgendwann habe ich gesagt, macht keinen Sinn, und, bin dann zum Arzt und seitdem nehme ich die Tabletten. Ich habe dann 2 Jahre eine Entwöhnung gemacht mit Methadon. Und wie gesagt, habe ich Oxycodon und Gabapentin als Medikamente. Haben Sie Allergie gegen etwas oder Unverträglichkeiten? Ich habe eine bekannte Allergie gegen Penicillin. Wie äußert sich die allergische Reaktion? Und dann bekomme ich mal ganz großen Ausschlag am ganzen Körper. Ich werde ganz rot und bekomme schlechte Luft. Haben Sie Unverträglichkeiten? Nein, an sich nicht, nein. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen? Meine Familie? Ja. Nicht wüsste, nein. Also weiß ich jetzt nicht, nein. Ihr Vater, Ihre Mutter auch nicht. Ach so, meine Eltern, ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, mein Vater hatte mal einen Diabetes gehabt, aber mehr weiß ich nicht. Und meine Mutter, nee, sie hat ja mal. Alter noch? Nein, die sind leider beide schon verstorben. Woran Ihr Vater gestorben ist? Oh, das weiß ich nicht so. Wahrscheinlich vermute, dass es ein Herzinfarkt war. Und meine Mutter ist an den Folgen des Diabetes verstorben. Herr Doktor, Sie schreiben auf. Bitte? Sie schreiben so viel auf. Was schreiben Sie denn? Ja, Ihre alle Informationen sind sehr wichtig für mich. Deswegen, ich notiere alles. Ja, wissen Sie, die Schmerzen am Rücken, das wird immer schlimmer. Bekomme ich jetzt was dagegen oder wollen Sie ja, nur reden? Wenn Sie die Schmerzen aushalten, können wir nach unserer Untersuchung einen Schmerzgabe. Kann ich nicht jetzt schon was haben? Also das ist echt schlimm. Ich kriege schlecht Luft. Ich kann mich kaum bewegen. Das ist ganz schlimm. Ja, es ist wichtig bei unserer Untersuchung, körperliche Untersuchung, ich meine, dass wir die Schmerzen genau lokalisieren können. Deswegen will ich die Schmerzen nach der Untersuchung geben. Aber bitte beeilen Sie sich. Das wird ja ganz schlimm. Okay. Okay. Es gibt noch ein paar Fragen. Sehr klein. Ja. Dann gehen wir weiter. Haben Sie Geschwister? Nein. Nein. Wie ist Ihr Familienstand? Ich wohne alleine. Ich habe nie geheiratet. Ich habe keine Kinder. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Metzger. Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Metzger. Metzger, ja. Wohnen Sie allein? Ja, ich wohne allein. Ja. Okay, Herr Guach. Ich habe meine ganz wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie an mich Fragen? Oder fällt Ihnen noch etwas ein? Helfen Sie mit den Schmerzen, also das wird immer schlimmer jetzt. Ja, wie gesagt, nach der Untersuchung gebe ich Ihnen ein Schmerzmittel. Boah, bitte beeilen Sie sich, bitte, ja. Ja, okay. Und wenn Sie keine mehr Fragen haben, ich werde Sie körperlich untersuchen. Oh, bitte, gerne. Okay. Machen Sie auch eine Blutabnahme oder? Ja, ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen, gegebenenfalls manche bildgebende Untersuchungen veranlassen. Dann werde ich Ihnen. Was sind bildgebende Untersuchungen? Ja, vielleicht soll ich einen Ultraschall auf Ihren Bauch durchführen. Aber ich habe am Rücken die Schmerzen. Warum wollen Sie Bauchultraschall? Ja, vielleicht können wir ein Thoraxröntgen anfertigen. Ne? Ja, und EKG schreiben. Also Sie brauchen manche Untersuchungen. Okay, das finde ich gut, ja. Vielen Dank. Gerne. Okay, haben noch an die anderen Kollegen vielleicht noch Fragen? Ja, leiden Sie unter einer chronischen Krankheit wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Nein, das habe ich bisher nicht gehabt, nein. Eine Frage, hätten Sie schon bald einen Unfall und haben Sie Wanderschmerzen? Oder? Nein, habe ich nicht. Unfall hatte ich keine. Haben Sie so seit einem Wanderschmerzen, die Beinenschmerzen oder? Wanderschmerzen? Nein. Ja. Also nur der Rücken, was wehtut, sonst habe ich okay. Keine anderen Schmerzen. Das ist mit meinen bisherigen Medikamenten, sind meine Knochenschmerzen relativ gut eingestellt. Aber Sie haben gesagt, diese Schmerzen gleichzeitig mit dem Luftnoten angefangen, ja. Ja? Ja, also die Luftnot hat mit den Schmerzen angefangen, ja. Okay. Sind die Schmerzen belastungabhängig? Ich meine, wenn Sie sich bewegen, dann stärkt sich die Schmerzen. Also heute Nacht ist es anhaltend, ja, die sind nicht weggegangen. Das ist jetzt unabhängig von Belastung. Okay. Also das ist ein Patient von heute Mittag, der war bei mir in der Praxis. Und schwere Patient. Ja. Wir haben ein EKG geschrieben. Das war sehr interessant. Das verrate ich jetzt schon mal im Voraus. Der war tachykard. Ah. Er hat eine Herzfrequenz von 130. Aber hat der Patient ein Beschwerden über Herzrhythmusstörungen oder nicht? Nee, er hatte nicht gesagt. Er hat nur gesagt, er hat nur leichte Luftnot und leichtes Ziehen und Schmerzen an der linken Brust, aber sonst nichts. Ihre Rhythmusstörungen sind nicht bekannt, aber im EKG hat er einen Puls von 130 gehabt. Es war aber ein Sinus, war regelmäßig, aber schnell. Was aber aufgefallen ist, er hat ST-Hebungen gehabt über der Ableitung 2, über der Ableitung 3 und AVF. Und von V4 bis V6 hat er T-Negativierungen gehabt. Woran denkt man dann, wenn man solche ST-Hebungen hat? Myokardinfarkt. Ja. Und was war ein Herzinfarkt? Vorderwandinfarkt, Hinterwandinfarkt? Aber schwere Patient hat keine Brustschmerzen, hat nur Schulterschmerzen. Ja, genau. Und das war die Schwierigkeit heute. Genau. Ja. Also was hat er? Ein Hinterwandinfarkt, genau. Hinterwandinfarkt, ja. Ja. Er war bei mir noch kreislaufstabil in der Praxis. Haben einen Troponin-Test gemacht, der war sofort positiv. Und wir haben den Notarzt gerufen. Er ist auch sofort gekommen. Da war er noch kreislaufstabil. Der Patient war wach und ansprechbar und konnte noch sehr gut reden. Der Notarzt hat ihn dann versorgt. Er hat ihn einen Zugang gelegt, also einen Venenzugang, hat Infusionen gegeben, Aspirin, Heparin und so weiter und ist ins Krankenhaus gegangen. 3 Stunden später ruft die Intensivstation an und sagt, der Patient hatte einen Herzkatheter gehabt. Welches Gefäß ist dann zu, wenn es ein Hinterwandinfarkt ist? Wo sind die Kardiologen? Sie sind kein Kardiologe, ja? Nee. Jetzt, wo sind die Kardiologen? Hinterwandinfarkt. Jawohl, rechtes Gefäß. Rechte Koronararterie, RCA. Ja, genau, die war komplett verschlossen. Man hat das dilatiert und gestentet. Und damit war das Gefäß wieder frei. Und was ist mit dem Patienten dann passiert? Die Kardiologen wissen manchmal, wenn man ein verschlossenes rechtes Gefäß aufdehnt, dann kann passieren. Der Patient ist jetzt schockig geworden. Katheteruntersuchung. Nach der Katheteruntersuchung ist der Patient in Schock gefallen, Kardiogenschock. Er musste intubiert werden, er musste beatmet werden. Er ist Bradykard gewesen, er hat Katecholamine gebraucht, genau, Bradykardie. Und die Intensivstation hat angerufen, dass es dem Patienten nicht gut geht. Also eine ganz schlimme Situation. Ich fand es halt sehr interessant, weil der Patient ist gekommen mit Rückenschmerzen. Nur mit Rückenschmerzen. Ja. Und das Erste, woran man denkt, das ist ein Hexenschuss, eine Lumbalgie, eine Lumboischialgie, Pneumothorax. Pneumothorax oder eine Interkostalneuralgie. Sonst nichts. Vielleicht ja? Auch Dissektion. Dissektion. Ja, oder Dissektion, genau. Aber der hat hier auf der Brust keine Schmerzen gehabt. Ja. Überhaupt keine Schmerzen. Was mich aber etwas stutzig gemacht hat, also was mich etwas verwundert hat, war, dass er schon sehr lange Morphinpräparate nimmt, Oxycodon und Gabapentin, das sind ja schon sehr starke Medikamente gegen Schmerzen und dass er trotzdem sehr, sehr starke Schmerzen hatte, trotz den Morphinpräparaten. Ne? Und das war so die Überlegung. Und erst nach dem EKG haben wir gesehen, dass es eigentlich ein Hinterwandinfarkt ist und deswegen hat er die Schmerzen hinten ausgestrahlt gehabt, vorne aber gar nichts. Ich weiß nicht, ob der Patient gestorben ist. Heute Nachmittag, wie gesagt, war er an der Beatmungsmaschine auf der Intensivstation. Ich werde morgen anrufen, ob er es überlebt hat, weiß ich nicht. Aber das war heute Mittag eine interessante Patient, ein interessanter Fall. Okay. Jetzt habe ich zu viel verraten. Herr Doktor, Sie wollen ja noch eine Übergabe machen. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen heute einen 62-jährigen Patienten, Herrn Florian Boach, vorstellen. Gauch, ja. Habe ich falsch ausgesagt. Der Patient ist 1,50 Meter und 79 Kilogramm schwer. Der stellt sich bei uns wegen seit heute Nacht stärkere Schulterschmerzen von. Herr Doktor, ich verstehe Sie ganz schlecht. Haben Sie im Moment eine schlechte Internetverbindung? Oder? Vielleicht, vielleicht. Ja, man hört es. Darf meine Kamera ausschalten? Ja, vielleicht wird es besser, ja. Okay. Hören Sie sich jetzt ein bisschen besser? Ja, jetzt ist es besser. Vielen Dank. Okay. Die Schmerzen hätten beim Schlafen aufgetreten und deswegen habe der Patient aufgewacht. Sei der Begleit. Ja, sei aufgewacht. Ja. Der Patient außerdem klagte über Dyspnoe und ja, klagte über Dyspnoe. Die Schmerzen würden nach vorne strahlen. Okay, wo sind die Schmerzen genau? Die Schmerzen liegt unterhalb linken Schulterblatt, das Kapula. Ah, okay, ja, okay. Die Einnahme von Ibuprofen und Novalgin keine Linderung gebracht. Hat keine Linderung gebracht, ja. Die vegetative Anamnese ist bis auf Nausea unauffällig. An Erkrankungen leidet der Patient über 10 Jahre an Dorsalgie. Dagegen nehme er Oxycodon Gabapentin ein. Und vorher habe der Patient an Alkoholabusus gelitten. Ja. Der Patient habe Penicillinallergie. Die allergische Reaktion äußere sich Exanthem, Dyspnoe. Okay. Der Patient rauche Hören Sie mich? Okay. Ja. Das heißt, dass die Allergie äußert sich mit Exanthem. Mit Exanthem. Ja. Okay. Der Patient rauche 1 bis 2 Schachtel Zigaretten pro Tag seit über 20 Jahren. Ja. Trinke Alkohol alle 2 Tage. Ein Flaschbier. Davor habe er 4 bis 5 Flaschenbier getrunken. Am Tag? Der Patient hat am Tag, ja. Mhm. Am Tag. Der Patient habe Kokain und Marihuana ausprobiert wegen der Schmerzen. Mhm. Familienanamnestik fanden immer noch ein, oder? Sie haben mir gerade eben gesagt, der Patient. Nachdem Analgesietherapie, ich meine Oxycodon und Gabapentin, hat der Patient mit dem Drogenkonsum aufgehört. Ah, okay, alles klar. Gut. Mhm. Der Vater an Herzinfarkt gestorben, und leide an Diabetes mellitus. Die Mutter sei an Diabetes mellitus gestorben. Der Patient habe keine Geschwister. Er sei allein, wohne allein. Halkinde Erzai Meskia. Die amnestischen Angaben sollten am ehesten hin differenzialdiagnostisch kommen Pneumothorax. Ich habe Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Ich habe Sie jetzt akustisch nicht verstanden, da war immer eine Unterbrechung. Was ist Ihre Diagnose? Myokardinfarkt. Nur wegen Rückenschmerzen? Ja, du eigentlich im linken Rückenschmerzen, es gibt nicht keine bestimmte Ursache, außer Herzprobleme und Magenprobleme vielleicht. Wenn Patient einen Unfall gehabt habe oder hätte, kann ich auch vielleicht Milzruptur denken, aber es gibt keine Unfallgeschichte. Die Schmerzen ein bisschen komisch, aber. Ja gut, kann nicht die Wirbelsäule die Ursache sein? Wieso denken Sie jetzt gleich an Herzinfarkt? Normalerweise hat man beim Herzinfarkt ja vorne die Beschwerden. Der Patient leidet seit 10 Jahren durch HG, aber er hat gesagt, diese Schmerzen habe der Patient nicht früher, schon mal, nicht früher. Gehabt. Hat diese Schmerzen früher nicht gehabt, okay. Haben Sie ein EKG gemacht? Zur weiteren Abklärung würde ich EKG, zuerst EKG schreiben und Vitalparameter überprüfen. Welche Laborwerte wollen Sie noch wissen? Kardiogenische oder Herzwerte, wie zum Beispiel CK, CKMB, Troponin T, Troponin E. Sehr gut, Zum Ausschluss von Pneumothorax werde ich Röntgenthorax anfertigen. Okay. Und zum Ausschluss andere Erkrankungen wie Milzsucht und Magenprobleme kann Bauchultraschall durchführen. Okay, welche weiteren Differentialdiagnosen fallen Ihnen noch ein? Was waren wir noch? Ich habe Sie nicht verstanden. Entschuldigung, nochmal. Okay. Nach dem EKG, wenn wir eine Myokardinfarkt bestätigen, sollen wir Herzkatheter oder Koronarangiographie durchführen? Ja, klar. Wenn sich das Troponin positiv ist und EKG auch auffällig ist, was sieht man im EKG? Ich erwarte ST-Hebung oder ST-Deplasman, Senkung, vielleicht Herzrhythmusstörungen. Okay, okay, gut. Gut, und was sind jetzt die weiteren Differentialdiagnosen? Woran müssen Sie jetzt bei diesen Rückenschmerzen, woran muss man noch denken? Sie haben schon gesagt, man muss an Magen oder Magenulkus vielleicht denken. Man muss an Milzruptur denken. Woran muss man noch denken? Was kann es noch sein? Ja, wie gesagt, Pneumothorax kann sein. Andere Herzkrankheiten wie Perikarditis oder Myokarditis kann sein, aber dagegen spricht plötzlich aufgetretene Schmerzen. Okay, ja, das stimmt. Woran denken Sie noch? Aortendissektion kann sein. Sehr gut. Aortendissektion, genau. Daran muss man denken. Eine Aortendissektion kann solche. Plötzlich starke Schmerzen, plötzlich aufgetretene starke Schmerzen, lassen uns an Hautinfektion denken. Genau. Eins fehlt mir noch, woran muss man noch denken bei starken Schmerzen? Das ist jetzt nicht unbedingt Rücken, aber kann manchmal auch sein, das ist eher so gürtelförmig oder ringförmig. Ja, Pankreatitis kann sein, aber trinkt, das entsteht ja am meisten rechten Seite und ja, gürtelförmig. Genau, er trinkt ja Alkohol, also kann es auch mal sein, dass der Pankreas ein Problem darstellt. Genau, hier kommen Vorschläge, Herpes Zoster, kann auch ja sein, aber hat keine Ausschläge. Ja, und der Patient habe keine Ausschlag oder Hautprobleme. Und diese heftigen Sorgen oder Schmerzen kommen nicht innerhalb von 1-2 Stunden, sondern das dauert einige Tage, oft. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Also ich fand es ein interessanter Fall, weil der Patient mit eigentlich Rückenschmerzen kam und letztendlich hatte er dann einen akuten Hinterwartinfarkt. Fand ich ganz toll. Also ja, man muss dran denken. Ne? Wenn wir jetzt kein EKG geschrieben hätten, dann hätten wir das auch nicht gewusst. Und wir hätten den Patienten mit Rückenschmerzen nach Hause geschickt. Vielleicht wäre er zu Hause gestorben. Ja. Das ja ist gefährlich. Okay, vielen Dank. Haben wir anderen Kollegen oder Kolleginnen noch Fragen? Alles gut, alles verstanden. Der Doktor hat den Patienten gut untersucht, hat ihm das Leben gerettet. Vielen Dank. Das war ein interessanter Fall. Ja, ein interessanter Fall. Was sind Sie für ein Facharzt, Herr Kollege? Orthopäden, aber habe ich leider mein Weiterbildung nicht abgeschlossen. Ah, okay. Genau, dann denken Sie auch an eine Protrusion oder eine